Abschnitt 16 aus Berlins Drittes Geschlecht von Magnus Hirschfeld. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Unbewusst leistet auch die Berliner Tagespresse den Urningen umfangreiche Mittlerdienste. In manchen Blättern findet man fast täglich mehrere Inserate, die homosexuellen Zwecken dienen, wie »Junge Frau sucht Freundin«, »Junger Mann sucht Freund«. Ich gebe hier einige Beispiele derartiger Annoncen wieder, die innerhalb kurzer Zeit Berliner Zeitungen verschiedenster Parteirichtungen entnommen wurden. Wie mir mehrfach versichert wurde, werden diese Inserate von denen, für die sie berechnet sind, sehr wohl verstanden. Älterer Herr, kein Damenfreund, sucht Bekanntschaft mit Gleichgesinnten. Zuschrift erbeten unter SO 2099 an die Expedition des Blattes. Älterer Junggeselle wünscht Gleichgesinnten Anschluss. Morgenpost, Bülowstraße. Herr, 23, sucht Freund. Zuschriften unter Sokrates an Hauptexpedition Kochstraße erbeten. Junggeselle, gute Gesellschaft, sucht freundschaftlichen Verkehr mit ledigem, gleichgesinnten Herrn in älteren Jahren. Offerten AB 11 Postamt 76. Junggebliebener Mann, 29 Jahre, sucht freundschaftlichen Verkehr mit energisch herrischem, gut situiertem Herrn. Briefe erbeten unter TLW Expedition des Blattes. Wir haben bereits wiederholt die männliche Prostitution erwähnen müssen und dürfen diese gewiss beklagenswerte Erscheinung nicht übergehen, wenn wir eine einigermaßen vollständige Schilderung der vielseitigen Gestaltungsformen geben wollen, in denen uns das urnische Leben Berlins entgegentritt. Fräulein, anständig, 24 Jahre, sucht hübsches Fräulein als Freundin. Offerten unter Nummer 3654 an die Expedition erbeten. Dame, 36, wünscht freundschaftlichen Verkehr. Postamt 16, Plato. Herzensfreundin, nette, sucht geistvolle, lebenslustige Dame, 23, Psyche, Postamt 69. Suche gebildete Freundin, Anfang 30, am liebsten Blondine. Offerten unter HR 1622, Expedition des Blattes. Schneiderin, 22, wünscht Freundin. Postamt 33. Wie jede Großstadt hat auch Berlin neben der weiblichen eine männliche Prostitution. Beide sind eng verwandt durch Abstammung, Wesen, Ursachen und Folgen. Hier wie dort kommen stets zwei Gründe zusammen, von denen bald der eine, bald der andere den Ausschlag gibt. Innere Anlagen und äußere Verhältnisse. In denjenigen, die der Prostitution anheimfallen, ruhen von Jugend an bestimmte Eigentümlichkeiten, unter welchen ein mit dem Hang zur Bequemlichkeit verbundener Drang zum Wohlleben am deutlichsten hervortritt. Sind bei diesen Eigenschaften die äußeren Verhältnisse günstig, sind namentlich die Eltern vermögend, so verfallen die jungen Leute nicht der Prostitution. Tritt aber häusliches Elend hinzu, kümmerlicher Lebensunterhalt, Arbeits- und Stellenlosigkeit, Mangel an Unterkommen und womöglich die größte aller Sorgen, der Hunger, dann halten wohl von Natur aus stabile, in sich gefestigte Charaktere stand. Die Labilen aber suchen die nie fehlende Versuchung, sie erliegen und verkaufen sich, trotz der Tränen der Mutter. Es gibt Menschenfreunde, die die Besserung von der Freiheit des Willens und andere, die sie vom Zwang der Verhältnisse erwarten. Nach Erziehung und Religion verlangen die einen, nach dem Zukunftsstaat die anderen. Beide sind zu optimistisch. Wer helfen will, muss innen und außen ansetzen, die Verhältnisse zu bessern trachten, dass kein Mädchen und kein Jüngling es nötig hat, sich zu verkaufen, und die Personen bessern unter besonderer Rücksicht der Vererbungsgesetze, dass niemand die Neigung verspürt, sich als Ware feil zu bieten. Ihr sagt, das ist nicht zu erreichen. Ich aber meine, nur was man aufgibt, ist verloren. Ende von Abschnitt 16, gelesen von Alice Stein, Frankfurt 2024.